Zweckrad, immer da, wo man ihn braucht. Für mit Colt und Ton bereits zu Tag wollen, wenn jemand nach Pankow schaut. Und Zweckrad, beseitiger des Abschaums. So Zweckrad, Obermacht von Einpacklauf. So Zweckrad, Lieblingsamt der Stadt Rotschecko. So Zweckrad, wär's froh, wenn ich verrecke. Und Zweckrad, du bist ich froh, wenn ich verrecke. Ja. Ich wär genau so froh, wenn du verreckst. Der Oberbulle Zweckrad, immer da, wo man ihn braucht. Sind wir Colt und Ton bereit zu Tat, von wenn jemand nach Pankow schaut. Abschaum, so Zweckrad, Obermacht von ein paar Klauen. So Zweckrad, Lieblingsort der Stadt Rotschecko. Zweckrad, wär's froh, wenn ich verrecke. Und Zweckrad, du bist ich froh, wenn ich verrecke. Zweckrad, du bist ich froh, wenn ich verrecke. Ja, ja, ja. Zweckrad, du bist ich froh, wenn ich verrecke. Und ich wär genauso froh, wenn du. Bist du langsam im Denken? Liebst du die Gewalt, wenn das Blut so richtig schwimmt? Hast du keine Macht über andere Leute? Wer du Polizist, der Faschist ist, denn ich will es, ich kann nicht. Gib mir eine Uniform, ich bin nicht, ich kann nicht. Gib mir eine Uniform, brauchst du Fehler, um selber zu handeln? Küsst du deine Macht mit der Knarre in der Hand? Bam, bam, bam, bam, bam. Fühlst du dich nicht sicher mit Helm und Knöpfe? Wer du Polizist, System, ich bin es, ich kann nicht. Gib mir eine Uniform. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, my butt. Zweckrad, du trägst zwar keine Uniform,